meine Lieder rechts ab für die Ewigkeit, denn wir sind wieder da. Kurze Haare und radikal, ja, wir sind wieder da. Euer Ziel ganz radikal. Let's go!